Lies jetzt die Aufgabe 5. Aufgabe 5. Achtung, liebe Schülerinnen und Schüler. Wir freuen uns über das schöne Wetter, wollen aber keine Zeit verlieren. Bitte versammelt euch nicht vor den Klassenräumen, aber auch nicht in euren Klassen. Versammelt euch bitte auf dem Schulhof, damit wir gleich zu den Bussen gehen können. Du hörst die Aufgabe noch einmal. Achtung, liebe Schülerinnen und Schüler. Wir freuen uns über das schöne Wetter, wollen aber keine Zeit verlieren. Bitte versammelt euch nicht vor den Klassenräumen, aber auch nicht in euren Klassen. Versammelt euch bitte auf dem Schulhof, damit wir gleich zu den Bussen gehen können. Ende von Teil 1.